Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und Robin. Ich möchte dir gleich mal eines wirklich das wichtigste Update, was wir diese Woche haben, eine Errata sozusagen. Denn wenn du dich entsinnst, hatte ich ja letzte Woche mehrere Brüller-Witze vorgelesen und wir haben davon gleich mehrere nicht verstanden. Und wie das immer so ist, unsere treuen Zuschauer haben uns gleich mal aufgeklärt. Es gab den Witz, Bibi fragt Julian, was reimt sich auf Orange? Und Julian sagt, nein, das stimmt nicht. Den habe ich verstanden. Den hast du verstanden? Den habe ich verstanden. Nee, was schreibt sich natürlich nicht auf Orange? Habe ich nicht verstanden. Ich dachte, was ist das denn für ein Bullshit? Wohingegen du ja mit der komischen Serviette nicht verstanden hast. Aber so kann Sprache manchmal dazu führen. Was wolltest du sagen? Was war denn mit der Serviette? Hast du den gelöst bekommen? Ne, das war ja das, was ich dir erklärt hatte. Die war falsch gefaltet. Falls ihr jetzt auf dem Schlauch steht, hört die letzte Folge. Ich glaube das nicht. Okay. Ich glaube das schon, da könnt ihr ja gerne nochmal aufklären. Sprache ist schwierig, David. Sprache ist schwierig. Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Bubble. Wer das noch nicht kennt, das ist das Tool. Das Netflix der Wörter. Das Netflix der Sprachen. Wenn man eine neue Sprache lernen will, dann geht man zu Bubble. Das gibt es auf dem PC, gibt es aber auch natürlich bei iOS und Android als App. Und da lernt man wirklich echte Vokabeln, also Vokabeln, die man auch tatsächlich gebrauchen kann. Gut. Nicht so, wie das bei mir früher im Unterricht war. Da lernt man wirklich Dinge, die auch angewandt werden. Und dass man natürlich auch so schnell wie möglich die Sprache sprechen kann. Das Tolle an der App ist, so eine Session, dauert nicht wie so eine Schulsession, irgendwie 60 Minuten oder 45 oder wie lange waren Schulstunden? Ich bin schon so lange aus der Schule raus. Ja. Nee, 15 Minuten nur. Und dann kannst du die einfach unterwegs mit reinquetschen oder wenn du auch mal einen stressigen Tag hast, kannst du trotzdem weiter lernen. Und natürlich thematisch alles abgebildet, ne? Von Grammatik über Zuhören, Sprechen, das Vokabular lernen. Und ich finde halt, dass das ganz toll gemacht ist. Du kriegst halt wirklich so interaktive Elemente. Du kriegst Bilder gezeigt, die du dann musst du, ne, auswählen, was wird auf dem Bild gezeigt. Und also nicht nur dieses spröde Text. Genau, es ist nicht einfach nur jemand, der dir irgendwie ins Ohr labert die ganze Zeit, sondern es ist wirklich Abwechslung dabei. Und man merkt auch, dass da ist ein riesiges Team dahinter. Die haben 100 Sprachwissenschaftler quasi dahinter sitzen, die sich damit auseinandersetzen. Und die Menge an Sprachen, die man auch lernen kann, ist ne, 13 Sprachen kann man auswählen, von Englisch zum Beispiel, Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, alles mit dabei. Sehr gut. Klingonisch leider nicht, aber das kommt wirklich. Ich weiß, es gab mal so ein. Das wäre so ein April Fool's Prank, der wäre super. Das wäre super, ja. Ja. Aber wenn euch da jetzt, wenn ihr Interesse habt, eine Sprache zu lernen, kann man nie genug haben, gerade Russisch. Und ja, mit dem Code Lästerschwester mit AE bekommt ihr eine Nein, ach, auf bubble.lästerschwestern.com. bubble.lästerschwestern mit AE. .com. Da könnt ihr drauf gehen und dann bekommt ihr eine Special Offer. Ein Special Offer. Special Offer. Gibt's dann. Klar, dass sie mit Rob Bubble auch zusammenarbeiten. Ja, ich habe tatsächlich mit Bubble schon mal gearbeitet. Ja, stimmt, das war auch der Witz in dem Video. Ja. Ja. Du, pass auf, wir hatten letzte Woche diese Knallerwitze und ich dachte, diese Folge wollen wir mal wieder relativ leichtfüßig einleiten, bevor wir zu den harten, zu den schweren Themen kommen. Wir waren auf der Artikel 13 Demo, auf einer der Demos. Da wollen wir euch gerne berichten, wie das war. Live-Berichterstattung, ja. Live eine Woche zu spät Berichterstattung ist das dann quasi. Wir haben in der Spielebranche mehrere Skandale. Unter anderem gibt es ein Vergewaltigungsspiel. Das ist doch mal ein schöner Spaß. Das ist, ja, Thema Vergewaltigung haben wir noch ein anderes Ding. Es ist richtig krass diese Woche. Deswegen fangen wir jetzt mit was Leichtem an. Genau. Und wir haben auch einen Montana der Woche. Der Montana der Woche kehrt zurück. Montana, können wir gleich dazu kommen. Ja. Aber heute möchte ich, statt Witze zu erzählen, mache ich einfach. Ich habe hier nämlich die Popcorn. Ja, und ich werde immer wieder gefragt, sag mal, warum hast du denn diese ganzen Zeitungen hier rumliegen? Das bin nicht ich, Herr Robin Blase. Weißt du, warum wir die hier rumliegen haben? Ja. Weil wir als Produktionsfirma auch für den Kinderkanal produzieren und das sind dann auch, wir haben neulich einen Beitrag über TikTok gedreht und da war das ein Pop, das lag im Hintergrund als Deko-Element für ein typisches Mädchenzimmer. Ja. Und das ist, ich meine, im Grunde ist es ja für uns hier perfekt, denn hier gibt es einen Psychotest. So diese typischen Dinger, die die Bravo früher auch immer hatte. Welche Freundin bist du? Welcher Haushaltsgegenstand möchtest welcher du später Charakter gerne aus sein? Friends bist du? Genau, und hier ist die Frage, was für ein YouTuber bist du? Und diese Frage möchte ich doch direkt mal an Robin Blase weiterleiten. Ja, auf geht's. Es gibt drei Kategorien, die am Ende rauskommen. Pranks und Challenges, Vlogs und Lifestyle oder Beauty und Hauls. Ich weiß, klar, also ich könnte dich Wer überall... Weiß es schon? Das sind die drei YouTuber, die man kennt. Die drei großen YouTuber-Gebiete der Qualität und Freude. Und da möchte ich jetzt den Robin gerne einordnen. Mhm. Aber dafür musst du mir 6 Fragen beantworten. Ja, okay. Könnte ein bisschen dauern. Ich mach mal, leg direkt los. Robin, das erste Date mit deinem Crush, wo geht's hin? A. Sich beim Spaziergang im Park oder in einem chilligen Café besser kennenlernen, fände ich cool. B. Ins Schwimmbad, da ist immer was los. C. Kino, Party, Essen gehen. Definitiv eine Location, für die man sich etwas stylen sollte. Ich sag C. Kino ist gut, das Essen gehen ist auch gut. Da muss die Alte auch mal Maul halten in der Party Zeit. Party ist auch okay. Ja, schön. Sehr gut. C. Ihr könnt das zu Hause auch mitmachen. Ja, ihr übrigens. Könnt direkt mit, dann wisst ihr hinterher Macht direkt, mit. Was ihr für ein YouTuber seid. So, zweite Frage. Klassenfahrt, Robin. Beim Essen hast du dein weißes T-Shirt vollgekleckert. Und jetzt? Oh nein. A. OMG. Ich muss sofort mein Oberteil wechseln. B. Was soll's? Dann muss ich eben heute mit ein paar Spritzer auf dem Shirt durch die Gegend laufen. Oder C. Nicht schlimm. Ich mache was Witziges draus. Ein Smiley aus dem Senfspritzer oder ein Teufelchen aus dem Ketchup-Fleck. Um die Frage zu beantworten, hebe ich kurz mein Hemd an, um David hier... Oder, da ist wirklich ein Fleck. Ja, okay, ich habe wirklich einen Fleck auf dem Hemd. Habe ich nicht bemerkt. Wenn ich es heute Morgen gemerkt hätte, hätte ich's noch gewechselt. Aber jetzt, wo ich im Büro bin, ich habe es erst im Büro gemerkt, da war es zu spät. Jetzt sage ich, scheiß drauf. Ja, aber erst jetzt. Also eigentlich wäre ja OMG dann die richtige... Ja, aber die Frage ist ja auf der Klassenfahrt. Auf der Klassenfahrt ist auch schon zu spät, da sage ich, scheiß drauf. Geht ja nicht anders. Alles klar. Was soll's, ist dann Antwort B. Gut, dritte Frage. Wie würden dich deine Freundinnen beschreiben? A. Modebewusst, sorgfältig... Warte mal, ist das Freundin mit einem großen I? Oder ist das spezifisch nur auf Frauen das zugeschnitten? Das ist nur auf Frauen. Sie denken, wow. Sie gehen davon aus, dass nur Morgen Frauen Morgen ist Weltfrauentag, David. Ja. Und? Ja, weiß ich nicht. Gut. A. Modebewusst, sorgfältig und selbstkritisch. Hä? Was hat denn das mit modebewusst zu tun? Selbstkritisch und modebewusst? Egal. Ja. B. Abenteuerlustig, selbstbewusst und etwas überdreht. Ja, so würde ich dich direkt mal einschätzen. Oder C. Aufgeschlossen, ehrlich und hilfsbereit. Ich bin aufgeschlossen, ehrlich und hilfsbereit. Ja, also hättest du mich gefragt, ich bin zwar nicht deine Freundinnen, aber ich hätte auch aufgeschlossen gesagt. Vierte Frage. Stell dir vor, du durftest mit deiner BFF einen Traumurlaub buchen. Wo ging es hin? Das muss ich doch dich fragen, David, ja, meine A, BFF. Ja, A, auf Weltreise. Boah, das wäre geil. Wir hätten so viel Spaß und könnten so viel Neues entdecken. B, wo es warm ist und super leckeres Essen gibt. Oder C, eine Kreuzfahrt oder einen Luxusurlaub auf einer kleinen Insel wären der Wahnsinn. Leider Kann wird ich D, auch die YouTuber-Kreuzfahrt? Ja, leider wird die YouTuber-Kreuzfahrt hier nicht feilgeboten. Ja, Mist. Dann sage ich B. B. Wo es warm B, ist. B, also warmes und leckeres Essen gibt. Ja, ich würde immer dahin fahren, wo man kein YouTube mehr empfängt. Ja, da scheidet die Kreuzfahrt auch aus. Ja. So, fünfte Frage. Was ist dir an Jungs besonders wichtig? Das ist die gute A, Frage. Er sollte definitiv ein Hottie sein. Sein Style und sein Äußeres müssen passen. Ja. B, Humor. Wenn er mich zum Lachen bringt, ist das schon die halbe Miete. Oder C, der Charakter steht für mich ganz klar im Vordergrund. Humor. Ich meine, du hast ja mit mir jemanden, wo alle drei Alles Dinge, zutrifft, ja. Kann ich da so kann man, richtig, kann man alles ich, angehen? Ich kreuze jetzt einfach alles an und dann zählen wir das hinterher zusammen. So. Und Frage 6, jetzt knallt's. Welche YouTuber siehst du dir am liebsten an? Oh. A, ganz klar Beauty-Videos. Ob Mrs. Bella, Julia Beautix, Kisu oder andere. Die haben alle voll coole Tipps. Finde ich top. Mhm. B, mich interessiert der Alltag meiner Stars. YouTuber wie Victoria und Sarina, Kelly und Melina sind meine erste Wahl. Oder C, witzig muss es sein. Da gibt es viele Tuber, die volle tolle Pranks und Challenges machen. Also ich hätte ja gesagt, witzig muss es sein, aber Pranks und Challenges sind nicht lustig. Und die einzige Person aus dieser ganzen Liste, die ich schon mal gesehen habe, ist Kelly. Also muss es B sein. Gut, dann muss es B sein. Und jetzt kommen wir schon zu der großen Auswertung. Wir haben hier nämlich einmal 6 Punkte, weil du C angekreuzt hast. Wir haben einmal 3 Punkte. Wir haben einmal, was ist das? Wir haben einmal 3 Punkte. Wir haben 4. Was heißt, die Kategorien werden anhand der Anzahl der Punkte festgemacht, was ja bedeutet, dass das mit den weniger Punkten ist dann das Schlechteste und mehr Punkte ist gut? Ja, weiß ich nicht. Oder ist es einfach nur, ist einfach nur dieser Range? Ne? Es ist zum, wenn, umso weniger Punkte du hast, umso mehr machst du Pranks. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, hier ist es so, ja. Also 0 bis 12 Punkte sind dann Pranks. Deswegen kann ich hier auch nicht bei der 5. Frage alles werten, sonst wird das Bild ver. Ja, sonst bin ich automatisch im Beauty-Bereich. Aber du bist doch auf jeden Fall jetzt schon nicht mehr bei den Pranks, leider. Und das letzte sind auch nochmal 3. So. Also, wir haben. Also, wo sind wir jetzt? Was haben wir hier? Was war nochmal? Was ist dir an Jungs wichtig? Style, Humor oder Humor. Charakter? Humor. Wir nehmen Humor. Okay, dann wären das da aber 0 Punkte. Was? Dann, ja, dann haben wir 6, wir haben 9, wir haben 12, wir haben 18. Damit bist du ein Vlog- und Lifestyle-YouTuber. Und da möchte ich kurz die Definition vorlesen. Du bist ein aufgeschlossener Mensch, hast Interesse an vielen Dingen des Lebens, kennst wenig Hemmungen und erzählst gerne über dich. Das kann ich so bestätigen. Zu deinen Freunden bist du sehr hilfsbereit und immer ehrlich. Und wenn es und es fällt dir überhaupt nicht schwer, neue Freundschaften zu schließen. Warte mal, du als Vlogger und Lifestyler ist man automatisch ehrlich? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, wusstest du das nicht? Okay. Übrigens, eine Person, die auch super ehrlich ist, Montana Black. Herzlich willkommen zur Montana der Woche. Wir haben so ein neues Ding gesponsert bekommen. Es wurde uns geschickt. Und da ist so ein Pad drauf und da kannst du so Jingles einspielen. Ich möchte jetzt gerne bei der nächsten Folge machen, probieren wir es mal aus und packen auf diese unterschiedlichen Dinge so ein der Montana der Woche drauf. Der Montana der Woche. Montana Black, Deutschlands erfolgreichster Twitch-Streamer, hat diese Woche in einem Livestream wieder mal eine geile Aktion gestartet. Und zwar hat er seine Fans dazu aufgerufen, Achtung, nur wenn sie 18 sind, nur bei volljährigen Freundinnen, hat übrigens nicht dazu gesagt, dass die Männer auch volljährig sein müssen, nur die Freundinnen, würde er sich wünschen, wenn seine Community ihm endlich mal Videos schickt, wo sie sich bumsen. Ja. Das ist ein Zitat. Ich glaube, er hat auch noch Anweisungen gegeben, was im Video sein sollte, was auch passiert. Also fass den mal so richtig mit beiden Händen an den Arsch oder an die Brust. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man den Lümmel sieht. Da hat er kein Problem mit. Ist auch okay, wenn er drauf ist. Hat er kein Problem mit. Also, wenn ihr diesen Aufruf bei Montana nicht gehört habt, dann könnt ihr ihm jetzt spätestens hier Folge leisten oder euch fachgerecht übergeben. ich muss tatsächlich immer wieder sagen, weil darunter dann ja tatsächlich wieder Leute sich finden, die sagen, oh, er ist so ehrlich. Oh Mann, er weiß, aus seinem Mund kommen die Dinge einfach so raus. Und es wäre so schön, wenn es das einfach mal nicht täte, wenn es einfach mal da bleibt, da oben in seiner Oberstube. Und solche Sachen haben ja so schon Skandelchen bei anderen YouTubern ausgelöst. Damals bei wie hieß der Typ nochmal? Der Lord. Lord Abaddon. Lord Abaddon. Der hatte, glaube ich, aber Minderjährige dazu aufgefordert. Ja, hören sagen, allegedly. Allegedly, muss man dazu sagen. Ja, also der da gab es mal diesen Skandal, dass er wohl irgendwie auf einer Facebook-Seite angeblich Fans aufgerufen hat, ihm Nacktfotos zu schicken. Und da waren halt auf dieser Facebook-Seite auch sehr viele Minderjährige unterwegs. Und das war, glaube ich, der Skandal damals. Ja. Gab es nicht nur bei ihm. Ganz viele andere YouTuber auch das Problem gehabt. Nur er hat, also muss man sagen, Respekt an Montana Black. Er hat gesagt, die müssen über 18 sein. Also da möchte ich hier nochmal applaudieren, der Montana der Woche. Du hast ihn dir wieder mit ganz voller Pracht verdient. Wir brauchen auch mal so eine Statuette dafür. So einen kleinen Oscar. Vielleicht können wir für Marcel Ehres oder so heißt er. Ja, genau. Vielleicht können wir für ihn mal irgendwas. Was vielleicht, kann man da machen? Kylo, den Ehrenbruder, seinen komischen Mobs einfach so in Gold. Oder seine Fische, irgend sowas in Gold pressen. Einfach so diese Mütze halt. Übergibt man ihm das mal. Wir kaufen einfach die Mütze im Shop und lassen die vergolden. Ja, auf einer unserer, ich sag dir, unsere Lester-Schwestern-Show wird mal ganz groß. Ja. Also dann kommen dann alle wie bei der goldenen Himbeere und holen sich den Preis ab. Ja, super. Wir waren übrigens auch vor Ort bei einer dieser Demos von, wir hatten euch letzte Woche erzählt, dass es in Berlin eine Demo gegen Artikel 13, gegen diese neue Urheberrechtsreform gab und da haben wir gedacht, reden wir mal ein bisschen drüber, weil es gab jetzt relativ viel Schnatterei darüber zu dem Thema. Ja, super viel. Gab viele Kritiker tatsächlich, sogar von ganz oben, eure Hoheit Gronkh, der Ehrenbruder, hat sich dazu geäußert, der hatte dann gepostet ein paar Worte dazu. Vielleicht fangen wir mal an, wie wir das empfunden haben und kommen dann vielleicht zu der Kritik, die von außen kam. Das ja, war also es war tatsächlich, das muss ich an dieser Stelle zugeben, das war die erste Demo meines Lebens, an der ich wirklich von Anfang bis Ende sozusagen, also bestimmt gar nicht, war ich gar nicht bis Ende da. Schön. Es war die erste. Ja, okay. Es war die erste Demo meines Lebens, wo ich als Teilnehmer wirklich mitgelaufen streichen bin. Streichen wir das ehrlich aus dem Lifestyle-YouTuber. Ich war schon auf Demos, aber halt nie als jemand, der wirklich aktiv dahingegangen ist, um zu sagen, so, ich demonstriere jetzt von Anfang an mit und laufe da den ganzen Weg und so weiter. Ich fand es für mich auch wichtig, und glaube auch, oder generell für uns, anwesend zu sein. Das hatten auch viele gesagt, die da waren. Die haben sich auch, also mehrere Leute haben sich dann auch gegenseitig bei sich bedankt und haben immer gesagt, so, danke, dass du hier bist, und haben auch uns dafür gedankt. Und ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man eine gewisse Reichweite hat oder so, einfach da zu sein, dass man dein Gesicht irgendwie gesehen hat und sieht, ach guck mal, der setzt sich auch für die Sache ein und geht auch auf die Straße. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Und das fand ich auch ganz toll. Ich habe wirklich sehr, sehr viele YouTuber da gesehen unter einem Tanzverbot. ganz viele Leute, die sich da eingesetzt haben. Und was man auch dazu sagen muss, ganz viele Leute, die ich als erwachsene Menschen einschätze. Also da waren gefühlt kaum Jugendliche oder Kinder, sondern eigentlich größtenteils Leute, die auch älter waren als ich, glaube ich, die da mit demonstriert haben. Wir hatten direkt am Anfang so dieses Thema, es dauert halt unglaublich lange, bis so eine Demo endlich mal losgeht. Also zu dem eigentlichen Zeitpunkt, wo sie anfangen soll, geht es natürlich nicht los. Blöd, weil es ein bisschen kalt war. Ja, und dann stand man halt da so rum. Hat nichts gehört, weil das Soundsystem jetzt nicht unbedingt das Beste war. Und was man auch dazu sagen muss, das ist, glaube ich, aber ein Problem von allen Demos, die Redebeiträge auf Demos sind halt oft nicht die durchdachtesten oder eloquentesten, habe ich das Gefühl. Ja. Also da wird halt oft einfach mal spontan dann irgendwelche Parolen rausgehauen, anstatt das passiert ja dann. Einfach mal so ein kurzes Statement raus. Das ist wie bei Oscar-Reden, weißt du? Einfach schön sagen, hey, ich danke allen, danke, dass ihr da seid, das und das sind die Punkte, tschüss. Und nur weil es bei der Demo halt nicht niemand anfängt, Musik zu spielen, damit die Leute von der Bühne gehen. Das passierte ja dann am Ende tatsächlich bei der Berliner Demo. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei anderen auch so war, aber dann kursierten ja Videos danach, kurz darauf, von Herrn Newstime. Die Kundgebung am Ende. Das war ganz am Ende, gab es nochmal eine Kundgebung, und da hat irgendjemand gedacht, es ist eine gute Idee, ihm das Mikrofon zu übergeben. Ich meine, nicht nur ihm. Ja. Ich weiß gar nicht, ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da. Ich will auch erstmal chronologisch weitererzählen. Ich habe wahnsinnig gefroren. Weil die Demo ging dann los. Ich war auch mit meiner Tochter da, weil meine Freundin an dem Tag einen Termin hatte. Deswegen war das die einzige Möglichkeit. Ich musste sie mitnehmen. Wir hatten jetzt irgendwie nicht einen Babysitter für die Demo. Deswegen war sie mit dabei. War ihre erste Demo mit 2 Jahren. War auch irgendwie ganz, ganz cool. Aber auch nachdem wir dann 2 Stunden da waren, haben wir gesagt, so, wir müssen jetzt langsam auch mal nach Hause, weil es wird zu kalt. Und es war ein schönes Gefühl. Die Musik, die da gespielt wurde von diesem Wagen, der vorausgefahren war, ein bisschen strange, fand ich. Aber so die Stimmung an sich, fand ich, war cool. Also man ist da so mitgelaufen, hat neue Leute kennengelernt. Wir haben auch einige Hi gesagt, also ne, vielen Dank an alle, die irgendwie vorbeigekommen sind, gesagt haben, hey, finde ich cool, dass ihr hier seid, oder auch finde ich cool, was ihr für Inhalte macht. Ist immer toll. War schön, ne? Und es war aber trotzdem kein Fantreffen. Also die Leute haben das auch sehr respektiert und haben einfach nur kurz Hallo gesagt und sind weitergegangen. Fand ich super schön. Irgendwann sind wir dann leider gegangen, und ich bereue es, dass wir gegangen sind, weil wir haben den besten Part dieser Demo verpasst, nämlich dann das Ende. Ja. Da kam dann Herr Newstime auf die Bühne und hat da nochmal eine Rede gehalten, die sehr lustige Meme-Menschen inzwischen schon über Material von Hitlers Reden. Goebbels und Hitler irgendwie mit Material darunter geschnitten haben, weil er nämlich auf der Bühne wirklich so übersteuert ins Mikro geschrien hat, dass sich das tatsächlich angehört hat wie Goebbels. Ja, also aber auch so aggressiv dabei. Ja. Ne? Also ist er, der ganz offenbar keine Ahnung gehabt, wie man so ein Mikro dann in so einem Fall dann auch hält oder wie man das nutzt, um dann die Leute zu erreichen. Aber es wirkte auch so, diese Parolen, die er auch gerade auf Twitter ganz viel äußert, die, ja, ne, sag das ja immer wieder, dass vieles dann auch irgendwie so populistischer Kram dabei ist und auch so unüberlegter Kram wie nie mehr CDU oder gegen Parteien schießt oder sich auf politischer Ebene äußert, wo ich das Gefühl habe, so richtig durchdacht ist das alles nicht. Ja, das habe ich jetzt auch zuletzt wieder gesehen zum Thema Berichterstattung. Da hat er sich da irgendwie angelegt mit dem ZDF, weil er behauptet hat, sie würden ja gar nicht drüber berichten. Und dann kam der Daniel Bröckhoff, heißt er, glaube ich, von Heute Plus, und hat einfach mal so eine Liste aus 10 Beiträgen drunter gepostet. So, übrigens hier, da, da und da und da. Haben wir drüber. Also ich finde das immer so schwierig, zum Beispiel Journalisten oder auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen und zu sagen, ja, berichtet gar nicht drüber. Doch. Ja. Also ich habe eins von Flo habe ich gesehen, dem muss ich zustimmen. Ich habe jetzt noch nicht bei Extra 3 oder der Heute-Show wirklich so satirisch jemanden gesehen, der sich damit auseinandersetzt. Aber beide haben mittlerweile auf Twitter. Aber ich glaube, in der Sendung noch nicht. Ja. Also auf Twitter haben sie inzwischen Sachen dazu gepostet. Nur in der Berichterstattung, also in der Tagesschau und jetzt auch über die Demos und so weiter. Also ich alleine habe mit 4 oder 5 Journalisten inzwischen gesprochen, die mich dazu interviewt haben wollten. Ja, ich habe auch Journalisten vermittelt an Flo und auch an Pietsmiet. Also sowohl Heute Plus und das ARD-Hauptstadtstudio sind auf mich zugekommen, um irgendwie die Kontakte in die YouTube-Szene zu bekommen. Keine Ahnung, warum die da zu mir kommen und nicht zu den Managements, aber okay. Das ist halt, die Berichterstattung findet statt und die findet auch sehr gut statt. Das kriegt er im Zweifelsfall aber gar nicht mit, weil er das A nicht sieht. Und ich finde es auch insofern schwierig, weil das las sich so ein bisschen so wie er, ne, ihr seid keine richtigen Journalisten, wenn ihr das und das nicht macht. Also, und da muss ich mich dann fragen, so, was hat er denn zum Syrien-Konflikt gemacht? Was macht er denn zu Tante Berna, die ausgeraubt wurde auf der Straße? Ne? Ja. Also es ist vor allem unsinnig zu sagen, wenn er sich schon immer als Journalist betitelt, das wechselt ja alle 5 Minuten durch. Vor allem hat er dann, ich glaube, tatsächlich dem Daniel Bröckhoff auch vorgeworfen, er wäre ja voreingenommen, weil er kritische Rückfragen gestellt hat in der Berichterstattung. Ja, ja. Ich meine, dann hast du nicht verstanden, was Journalismus ist, weil das ist ja der Job, dass du lässt ja das nicht, hatte er ihm geantwortet. Du lässt ja nicht den Interviewpartner einfach irgendwas erzählen. Das ist ja genau der Fehler, den er zum Beispiel nicht macht. Ja, oder das wäre, den wir auch den Dings schon vorgeworfen haben, also den Twins. Das war so ein Punkt, aber deswegen verhärten sich da gerade, finde ich, die von sehr stark. Es gab ja noch eine zweite Demo und der waren wir dann beide nicht dabei, weil wir im Kino waren. Ich hatte gestern, wir mussten ins Kino, aber ich hatte gestern was auch vom Newstime nochmal gelesen, und das geht so in diese Richtung, die bei der ersten Demo auch auffiel. Also da sagte er nochmal, es fühlt sich gut an, jetzt was zu tun, gegen auf die Straße zu gehen und gegen eine falsche Partei ins Feld zu ziehen. Und ich dachte, nee, das ist nicht der Grund, warum man auf die Straße geht. Und ich fand es auch ein bisschen schwierig, dass auf der ersten Demo zum Beispiel 2 Sachen, die immer wieder gerufen wurden, waren: Wir sind die Bots. Und wir sind keine Bots. Also das war so abstrus. Ich hatte einen Livestream vom Game-O-Mart gesehen. Den hatten wir letztes Mal schon mal angesprochen, weil der ein Video dazu gemacht hatte. Der hat uns auch auf der Demo angesprochen, aber wir haben ihn nicht erkannt. Dazu nochmal sorry, aber wir haben dein Gesicht einfach noch nicht gesehen gehabt. Und der hat dann in einem Livestream 2 Dinge angesprochen, die ich sehr gut fand. Nämlich auf der einen Seite diesen Punkt, weil er sagt, diese ganze Bot-Geschichte ist ein Insider gewesen. Ja. Ja, und das da auf so einer Demo zu schreien, wo ja im Zweifelsfall nicht nur die Leute, die da sind, von dieser Sache erfahren sollen, sondern auch Umstehende. Die möchten ja eigentlich auch darüber informiert werden. Und auch die Politiker, weil bis auf den Politiker, der das getweetet hat, werden das ja sicherlich auch nicht alle auf dem Schirm haben. Wird das niemand wissen. So. Und dann nicht nur, dass das gerufen wird, sondern auch, dass sich da zum Teil widersprochen wird. Und auch dieses nie mehr CDU-Ding ist so eine Sache. Ne? Also ich finde es auf der einen Seite gut zu sagen, hey Leute, ne, ihr, die da jetzt euch irgendwie geprellt fühlt, könnt ihr euch doch bei der nächsten Wahl das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das finde ich eine gute Sache. Das habe ich auch schon getweetet, weil ich denke so, das ist gerade ein schöner Anti-Wahlkampf, den sie da betreiben. Aber dieses Bashen gegen eine Partei ist auch irgendwie quatschig. Deswegen ist das irgendwie, also da braucht es eine bessere Organisation auch auf so einer Demo, um so klarere Botschaften zu rufen. Und die andere Sache, die er angesprochen hat, die fand ich auch richtig, ist ein großer Kritikpunkt von vielen gewesen, nämlich die Musik. Es haben sich ganz viele aufgeregt, dass es Musik überhaupt gab und B, dass es Techno gab. Und da das wirkt ein bisschen wie Love Parade und nicht wie eine Demo, hatte ich das Gefühl. Ich persönlich muss sagen, ich fand das gut, weil sein Argument, das er da hatte, teile ich so, nämlich dass A, Techno gehört zu Berlin und zweitens ist es eine Sache, die Techno ist häufig auch Musik, die GEMA-befreit ist. Das kannst du dann halt da auch benutzen auf so einem Ding. Und sie ist am neutralsten. Also du kannst da kein Death Metal spielen. Und es hat keinen Text. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist halt so eine Sache. Und dazu hat er dann noch mal was gesagt. Ohne Musik würde das immer so wirken, gerade für Leute, die außenstehend sind und nicht wissen, warum sind denn da gerade jetzt so viele Leute, hat sowas ganz viele die Dinge schreien und da in so einem Haufen rumlaufen, kann sowas bedrohlich wirken. Und wenn dann halt Herr Newstam dasteht und wie auf dem Reichsparteitag vor sich hin brüllt, dann ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, dass da auch irgendwie... Dass du ein bisschen Techno unter der Goebbels-Rede hast. Ja, wollt ihr den totalen Krieg? Also das, ich Späßchen, muss ich dazu sagen. Also ich hatte sehr viel Spaß auf der Demo, auch großen Respekt an die Leute, die das organisiert haben, muss man ja auch erstmal machen. Du gehst ja auch ein gewisses Risiko ja, als Organisator. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Ich muss auch sagen, großen Respekt an die Leute, die spontan sich dann auf diese andere Demo nochmal, das war ja wirklich von quasi am Dienstag jetzt. Genau, innerhalb von irgendwie 24 Stunden sich da auch Tausende von Leuten mobilisiert haben, auch vor dem CDU-Gebäude. Ich finde, in dem Moment war dieses nie mehr CDU auch angebracht, weil da ging es ja genau darum, dass die CDU in dem Moment gelogen hat, ist zumindest der Vorwurf, der im Raum steht, nämlich, dass sie die Abstimmung vorverlegen wollten. Und da sieht man, dass diese Demo und aber auch generell der Aufschrei, der da durch die Menge ging, effektiv war. Ja. Und das ist, finde ich, das, was ich am allerschönsten dann an dem finde und wo man auch, wo ich sagen muss, ey, ja, es war wahrscheinlich auch Herr Newstimes erste Demo und sicherlich das erste Mal, wo er auf einer Demo auf einer Bühne stand. Das gleiche gilt auch für Simon Will und was weiß ich und auch über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Maxim Neuss, da kommen wir gleich zu, die beide auch kritisiert wurden dafür. Ich finde es einfach nur geil, dass so viele Menschen gerade, sieht man jetzt auch bei Fridays for Future, gerade demokratische Mittel für sich entdecken. Dass sie sagen, ich gehe auf die Straße, ich schreibe meinen Abgeordneten, ich rufe meinen Abgeordneten an, ich unterschreibe Petitionen. Ich bin mir sehr sicher, dass ganz, ganz viele von denen, die das aktuell machen, das wahrscheinlich noch nicht bei vielen Fällen in der Vergangenheit getan haben. Und wenn sich das beibehält, das würde ich mir wünschen, dass man diesen Erfolg und diese Motivation beibehält und zu sagen, wenn es weitere Themen gibt, wie zum Beispiel Klimaschutz, wo wir sagen, das ist uns wichtig, dass man das mit derselben Inbrunst in Zukunft auch angeht. Ne? Oder ich habe, wie gesagt, es gab ja sowas schon mal bei ACTA und TTIP, wo man das auch in dieser Internetszene groß gesehen hat. Ich würde mir wünschen, dass wir das für noch mehr Themen nutzen, die uns als jungen Menschen auch alle wichtig sind. Und dass das nicht verloren geht, nur weil, wenn man das, also das Thema ist super wichtig, Artikel 13 ist super wichtig, aber es fühlt sich so ein bisschen verschwendet an, wenn wir jetzt diese Energie in dieses Thema stecken, aber zum Beispiel beim Thema Klimaschutz dann nicht. Ich finde, beides ist wichtig. Also ich möchte nicht sagen, dass eins wichtiger ist als das andere. Ich möchte nur sagen, warum nicht da auch? Das ist auch die Message, die ich in meinem ersten Video zu dem Thema auch schon drin hatte. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich es beibehält, weil ich finde es ganz, ganz toll, dass so viele Leute das jetzt gerade machen. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Ich glaube, es kam diese Woche ja noch bei einem anderen Thema auf. Wir kommen gleich wieder zurück zur Demo, aber ich würde ganz kurz mal reingrätschen. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die Sache mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die auf dem Karneval Witzchen gemacht hat über die LGBTQ-Community. Ganz spezifisch darüber hat sie irgendwie so einen abfälligen Kommentar gemacht. Dass es jetzt Toiletten gibt. Dass es fürs dritte Geschlecht ja Toiletten gibt und dass quasi, das wäre für Männer, die nicht wissen, ob sie beim Pinkeln stehen oder sitzen sollen oder sowas, war da, glaube ich, der Kommentar. Es war auf jeden Fall abwertend. Ich meine, man muss immer wieder dazu sagen, es gibt ja wieder zwei Seiten. Eine, die die große Empörungsgesellschaft ausgemacht haben wollen. Die anderen, die sagen, hey, das geht halt einfach nicht. Gerade von einer möglichen Kanzlerkandidatin. Es gab Medien, die schrieben von der neuen Kanzlerin, wo ich dachte, Moment mal, da haben wir doch dann alle da noch ein bisschen was mitzureden. Da muss man mal wählen gehen für, ja. Und gerade also sie hatte auch wieder, sie hat ja schon so einige Äußerungen von sich gegeben, die man bedenklich finden kann. Und auch da muss ich wieder sagen, die CDU hat gerade wirklich, also legt es wirklich darauf an zu gucken, wen können wir denn gerade so als nächstes verprellen. So, und da kann man halt auch sagen, muss man wirklich sagen, merkt euch das. So, ja, merkt euch das. Ja, also auch hier der, wie heißt der, Philipp Amthor, dieser der jüngste CDU-Abgeordnete, der hatte auch sich jetzt abfällig über diese Fridays for Future-Sachen geäußert. Wo ich sage, also Leute, seid doch mal, da gehen junge Menschen, entdecken politischen Aktivismus für sich. Zum ersten Mal wird hier im großen Stile sowohl bei Fridays for Future als auch jetzt bei Artikel 13 gezeigt, dass junge Menschen auf jeden Fall Bock auf politische Themen haben. Ja, aber warum sollten die das denn gut finden? Es ist doch so super bequem, dass die Jugend bisher nie Bock hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und dass die alten Leute, gerade die, die dann überhaupt sich mit Politik beschäftigen, das sind doch die CDU-Wähler zum größten Teil. Flo hatte getweetet, ich wünsche mir, dass mehr junge Menschen an die Urnen gehen. Und ich wollte eigentlich zurücktweeten, also wenn sich mal mit Urnen auskennt, dann die Wähler der CDU. Ja, der aber, der wäre doch schön gewesen. Ich muss mein Lob auch an dieser Stelle an Flo gerade, aber auch an Pete raussenden, weil die sind mit so die ersten gewesen, die von Anfang an dieses Thema auch bespielt haben. So, also die wirklich, gerade Flo und Pete haben sich auch auf Twitter und auch auf YouTube hier an mehreren Videos schön mit engagiert, wohingegen ganz vielen anderen jetzt ja vorgeworfen wird, sie machen das Thema, bespielen das Thema gerade, weil es jetzt gerade mal wieder Hype ist. Mhm. Auf der Demo gab es zum Beispiel den Vorfall mit Simon Will. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es mir nur erzählen lassen. Ich habe es mir angeguckt. Okay, was ist denn, wer ist der denn das überhaupt? Ich kenne ihn also so am Rande. Genau, Simon Will kommt eigentlich, also eigentlich hieß der Kanal mal die Junggesellen, da waren es noch zwei als Team. Die sind, glaube ich, auch immer noch ein Team, aber irgendwann hat der eine sich in den Hintergrund gesetzt, hat seine Musikkarriere sich darauf fokussiert, der ist auch Musiker. Hat bei einem anderen Funkformat mitgemacht, wo er als Musiker mit dabei war. Und Simon ist dann auf dem Kanal mehr in den Vordergrund geraten, nämlich den Kanal umbenannt in Simon Will. Und das war auch lange Zeit ein Funkprojekt, finanziert von Funk. Und er ist da jetzt raus, sich quasi jetzt wieder in die freie Wirtschaft begeben, hat seinen Kanal da seinen Vertrag auslaufen lassen und ist jetzt wieder in der freien Wirtschaft. Und in dieser Zeit ist er halt explodiert, ist riesig geworden, halt mit. Der spricht halt unglaublich schnell, macht Musik und macht so Pranks und ne, so ein typischer, was würde die Popcorn hier sagen, Prank und Challenges YouTuber, der mal ein bisschen Musik noch dabei hat, genau. Und so weiter. Ne? Und super erfolgreich damit bei ich würde mal sagen, einer relativ jungen Zielgruppe auf jeden Fall. Und er hat vor einiger Zeit schon angekündigt, dass er einen Song machen wird zu Artikel 13, den man auch besonders gut auf Demos brüllen kann. Dieser Song hat dann aber auf dieser Demo Premiere gefeiert, was natürlich so ein bisschen den Nebeneffekt hat, dass keiner den Text kennt und den deswegen noch nicht brüllen kann. Hm. Und dass ich glaube, dass wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner Bruchteil der Leute, die da waren, tatsächlich Simon Will Abonnenten sind, weil das meiner Meinung nach die falsche Zielgruppe ist. Wenn das jetzt eine Demo gewesen wäre an einer Grundschule, dann wäre es abgegangen. Aber dadurch, dass da halt vor allem erwachsene Leute standen, hatte ich das Gefühl, dass die jetzt nicht alle so die größten Simon-Will-Abonnenten waren. Keine Ahnung, vielleicht liege ich da falsch, aber das ist so meine Einschätzung seiner Zielgruppe. Was ja nichts Schlimmes ist, nur ich glaube, gab es so ein bisschen ein Mismatch. Und das haben mir halt viele Leute vorgeworfen, er hat halt dadurch dieses Event für seine Song-Promo genutzt. Also es war halt mehr ein Konzert in dem Moment dann und nicht. Hat er nicht auch noch versucht, ein Merchandise zu Genau, das kam nämlich dann noch dazu. Er hat dann Merchandise rausgebracht, mit Bot durchgestrichen auf einem Shirt. Und das konnte man kaufen. Dann hieß es, 2 Euro von den Erlösen werden gespendet. Er hat jetzt im Nachhinein behauptet, als sich dann viele Leute darüber aufgeregt haben, so, dann machst du immer noch Geld damit, dass 2 Euro der gesamte Gewinn wären. Und sie wollten es einfach nur einfach. Also sein Argument war, dass zu sagen, der gesamte Gewinn wäre gespendet, wäre weniger eindeutig gewesen, als zu sagen, wir spenden 2 Euro pro Shirt. Mhm. Okay. Nur das Ding ist, ich kenne ja die Margen bei Shirts. So, und das ist eigentlich, sollte das bei also es sein, du wirst von deinem Shirt-Hersteller beschissen. Also bei einem 15-Euro-Shirt 2 Euro Marge ist eigentlich relativ wenig. also, keine Ahnung. Aber vielleicht haben sie auch, weil sie es jetzt spontan drucken mussten, oder vielleicht ist es auch sehr nachhaltig biologisch gedruckt und deswegen ist es teuer. Dasselbe hatte ich ja auch, gab es auch zu Maxim Neuss, auch so ein YouTube-Musiker, der auch so einen Song Wir sind die Bots oder irgendwie sowas Ding gemacht hat und auf anderen Demos, ich glaube in Köln, was das gesungen hat. Und dem unterstellte man das auch. Der kriegt immer wieder zu hören von seiner Fanbase, in Anführungszeichen, dass er sich immer dann zu Wort meldet. Der hat wohl auf der Bühne auch relativ viel Selbstpromo betrieben. Und das ist so ein bisschen das Ding. So, also ich persönlich bin auch kein Fan davon. Ne? Also weil schon bei der Newstime- und Tanzverbot-Sache. So, auf der einen Seite, ja, okay, man braucht so vielleicht die Gesichter, die man auch dahin stellt. Auf der anderen Seite, ganz viele Leute, und zwar ganz viele große Leute. Ich stand ja neben Hand of Blood. Ich weiß, dass die Peets alle da waren. Du warst da. Olli von Dr. Freud war da. Mehr als genug YouTuber. Robert Hofmann. Name Robert Hofmann. Für diese Folge. Ja, haben wir auch wieder gesagt. Genannt. Maniac habe ich gesehen und Batz. Und dementsprechend waren viele da, die sich aber nicht in den Vordergrund gedrängt haben, die sich nicht auf eine Bühne stellen mussten, um zu sagen, ne, sondern für mich geht es gefühlt, ich will das nicht niederreden, dass Tanzverbot da ist oder dass Herr Newstheim da ist, weil die setzen sich für eine Sache ein. Ich finde es ja auch voll okay, auf einer Bühne zu stehen. Ja, aber ich habe dann oft das Gefühl, hier geht es mehr um dich als um die Sache selbst. Denn wie ich vorhin sagte, ein Teil dieser Gruppe zu sein und zu zeigen, ja, ich bin hier, ist manchmal vielleicht auch so, muss auch manchmal reichen. Und da hilfst du der Sache genauso. Und ich glaube, so, ne, sich dann da oben einen abzuschreien und so semi-aggressiv zu wirken, das ist, vielleicht die falsche Botschaft. Ich glaube, wenn Herr Newstrom einen gut überlegten, gut geskripteten Redebeitrag gebracht hätte, der inhaltlich solide ist und gute Argumente vorbringt, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit. Dann fände ich das ehrlich gesagt eher lobenswert. Aber so, da zu schreien und halt, das Ding ist, der Auftritt, nicht nur sein Auftritt, sondern dann waren halt tatsächlich Simon Will, Christoph Krachten, Tanzverbot und Herr Newstime auf der Bühne und haben getanzt und gesungen, einen Song, den keiner kannte, und haben Shirts verkauft. Es wirkte halt wie die Videodays und nicht wie eine Demo. Also es ist ein bisschen so, als würden wir jetzt sagen, hey, pass auf, nächste Demo, Lästerschwestern live auf dem Wagen. Ja. Wir lästern live, während das Ding nicht die Demo, wenn ihr unterhalten seid und kauft bitte unseren Merch. Ja. So ist es halt. Nur weil das ein Song ist, was vielleicht ein bisschen mehr zu der Demo passt. Das notiere ich mir mal schnell. Ja. Also ne, es ist ja so ein bisschen so, es war wie ein Auftritt. Es war wie so eine, hey, ein kostenloses Konzert auf eine Demo. Das gibt es vielleicht ein bisschen öfter, als es, ne, aber trotzdem wirkt es halt Maxim so. Neus Video wurde auch massiv runtergevotet und er löscht alle negativen Kommentare darunter. Und er ist ja sowieso einer, der, also ich finde das bei dem immer relativ witzig, in Anführungszeichen, spricht sich für ein freies Internet aus und das weiß ich gar nicht. Also ich finde das, Hasskommentare zu löschen oder zu moderieren. Das mache ich ja auch, aber er sagt, ich weiß ja nicht, welche Kommentare da vorher starten. Er sagt, er löscht Kommentare, die ihn beleidigen oder andere beleidigen. Andere sagen, er löscht jeden Kommentar, der kritisch ist. Ich habe in seine Kommentare geguckt und habe da eine schöne, positive Kommentarkultur gesehen. Da waren natürlich nur positive Kommentare und keine, die ihn kritisiert haben. Ich hatte ein Video gesehen, da hatte jemand ein Video erstellt, wo er einen Kanal, also er hat die Masche durchschaut, hat gesehen, Maxim Neus liked auch jeden sehr positiven Kommentar, hat dann einen sehr positiven Kommentar geschrieben, der wurde geliked mit so einem Herz von Maxim Neus und nachdem der dann auch mehrere Likes von den Usern bekam, hat er seinen Kommentar nachträglich nochmal editiert und geschrieben, so, jetzt wo ich hier oben schön angepinnt bin, kann ich ja meine Kritik mal äußern, weil sonst werde ich ja gelöscht und schrieb dann halt aber, ne, wie ich fand, gute Kritik, dass er sagte so, hey, es ist uncool, wenn man, ne, der Song ist ja eigentlich keine schlechte Sache, es ist nicht dein bester Song, aber okay, ist ja gut, dass man einen macht, aber Kritik daran irgendwie muss man trotzdem auch irgendwie stehen lassen können. Wie gesagt, das mit dem Promo-Move, ich finde das, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, es ist immer schwierig, Leuten zu unterstellen. Man könnte eigentlich jedem dazu unterstellen. Ja, natürlich. Unterstellen. Also ganz viele Leute sind auf dieses Thema erst aufgesprungen, nachdem hier dieses eine Video viral gegangen ist. Also bis auf Pete, Flo, Solmecke, wir im Podcast hat, glaube ich, bevor dieses große Video, oder ich glaube, vielleicht ein Mr. Wissen to go auch noch, aber ne, also so ein paar Infokanäle hat, glaube ich, keiner dieses Thema groß behandelt, bis dieses eine Video mit von Wissenswerter oder sowas 3 Millionen Views gemacht hat und plötzlich jeder diese, oh mein Gott, das Internet wird gelöscht, Videos gemacht und hat. Jetzt, und seitdem jetzt ist es halt riesig geworden. Jetzt ist halt täglich ein Thema. Und Nur es wäre halt auch nicht so riesig geworden, wenn diese Leute es nicht gemacht hätten. Also das ist halt so die Frage. Würdest du Leuten vorwerfen, dass sie sich selber geil darstellen, weil sie sich für Frieden oder für Naturschutz einsetzen oder sowas, ne? Also wahrscheinlich eher nicht. Würdest du sagen, ist ein geiles Thema, ist mir wichtig. Das ist eine schwierige Frage, weil ich die Antwort darauf gar nicht so einfach geben kann. Ich bin kein Fan davon, von so krasser Selbstdarstellung. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, na gut, wenn dabei trotzdem einer Sache geholfen wird, dann muss man es vielleicht einfach schlucken. Aber man sieht ja, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, das Spannende. Vielleicht ist ja Selbstdarstellung genau das, was politischem Aktivismus gefehlt hat. Und das ist der Grund, warum so viele Leute, die vorher gar nicht aktiv waren, sich plötzlich da aktiv zeigen. Ich finde ja auch, dieses Gesetz pisst gerade Leuten ans Bein. Ja. Und zwar Leuten wie dir und mir, aber im Grunde allen Influencern in Deutschland. Das sind Leute, da kommt ein Medienunternehmen, Marketingunternehmen und zahlt Tausende bis Hunderttausende Euro, um die Reichweite dieser Leute zu aktivieren. Ja. Und diese Leute kackt jetzt gerade die Politik an und denkt sich, hat sich nicht irgendwie gedacht, so, das könnte vielleicht eine schlechte Idee sein. Und ich glaube, da merken die gerade auch, Moment, wo kommen denn all diese jungen Leute jetzt alle her? Das ist eine Theorie. Ich war bei den Rocket Beans bei Almost Daily. Und da haben wir auch über Artikel 13 gesprochen. Wer sich das angucken will, ist auch im Reddit verlinkt. Und da hatte der Linus vom Chaos Computer Club, der da dabei war, der Sprecher von Chaos Computer Club, der hatte gesagt, er glaubt, dass, oder er hat das sogar, glaube ich, bestätigt bekommen von Mitgliedern des Europaparlaments, dass der Grund, warum die tatsächlich dachten, es wären Bots, weil die das überhaupt nicht gewöhnt sind, dass Leute, die in irgendeiner Form zu einem politischen Thema kontaktieren, und dann kommen plötzlich Hunderte. Und dann sagen ja, es kann ja nicht sein, dass plötzlich hunderte junge Menschen sich für dieses Thema interessieren. Ja. Das muss ein Bot sein, weil sonst hat sich das vorher niemand interessiert. Und dementsprechend gebe ich deiner Theorie durchaus recht. Es ist gut, ne? Also man fässt sich schon an den Kopf, wenn da so 2-3 Personen da sind, die, von denen man auch kennt, dass sie auf solche Themen gerne aufspringen. Ich habe gehört, am Dienstag war eine Person da, ich will den Namen jetzt hier nicht nennen, aber da meinten so einige Leute, okay, aber ne, trotzdem ja. Aktiviert die Person ihre ja. Follower, und die wiederum setzen sich dann für das Gute ein, und das ja. Deswegen, also würde schon sagen, das wäre mega, wenn das sich auch auf andere ja. Themen übertragen genau. würde. Deswegen, also so cringy die Rede von Herrn Newstime war und so fehlgeleitet vielleicht, dass man Merch verkaufen will auf so einer Veranstaltung. Oder Songs nur so zu solchen Anlässen macht. Genau, vor allem wenn man, also der Simon Will hat ja gesagt, er will den Merch verkaufen, um dem Veranstalter mit den Kosten zu helfen. Weiß ich nicht, dann hätte man das vielleicht einfach den Veranstalter machen lassen sollen, anstatt ihn, und er hätte es dann promoten können. Aber es wirkte halt so, wie als wären es seine Shirts. Wer würde hinterher das spenden? Es ist sehr ungelenk. Ich glaube, man hätte viele Dinge besser machen können, aber das ist überhaupt stattgefunden, dass es so war, finde ich super. Ich habe ein kleines Problem mit den Parolen. Ich habe auch ein Problem mit nie wieder CDU, wenn das YouTuber promoten, weil ich es super wichtig finde, uns für Sachen einzusetzen. Und natürlich, wenn ich sage, ich bin gegen Artikel 13, bin ich natürlich in dem Moment indirekt auch gegen die Einstellung der CDU, wenn die dafür sind. Klar, nur ich würde mich nie hinstellen mit meiner Reichweite und sagen, geht nicht die CDU wählen, ja. weil ich finde, das untergräbt jede Art von Demokratie. Wenn, ja. also, ne, ich, weil das Problem ist, du musst die Leute, finde ich, mit Themen abholen, aber wenn du einfach hingehst und sagst, ich als YouTuber sage, ihr wählt bitte diese Partei und die und die und die nicht, dann gibt es natürlich einige, die sich vielleicht davon tatsächlich beeinflussen lassen. Wie du schon sagst, Unternehmen geben Geld davon aus, dass Leute sagen, hey, Hashtag Werbung, Bubble ist eine gute App, um Sprachen zu lernen. Mhm. Weil sie glauben, dass das Erfolg hat. Wenn das denselben Erfolg hat für politische Parteien, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich. Ich ja, find, aber dann hat sich jeder einzelne Influencer eine größere Verantwortung. Ne? Das ja. kommt eben noch dazu. Und dann ist es eben nicht so einfach zu sagen, nie wieder CDU, denn die CDU ist nicht die einzige Partei, die an diesem Urheberrechtsgesetz irgendwie beteiligt war. Ja, da gibt es dann Leute wie Martin Weber, die nachweislich ja. gelogen haben. Ja, und auch ein Axel Voss, der da federführend ist, aber das, also von den Grünen, von der SPD, haben alle Leute, und ich glaube selbst in der FDP, nee, in der FDP nicht, aber ich glaube FDP, Linke und AfD. Ich weiß nicht, es gab mal eine Übersicht, aber, das glaube ja, ich habe es jetzt gar nicht vor mir, deswegen möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber daran sieht man, dass ja. es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, die waren's, oder einfach die nicht mehr wählen, dann kann sowas nicht mehr passieren. Nee, das ist so einfach ist dann auch nicht. Also, wenn ihr euch mit Politik auseinandersetzt, dann eben auch nicht nur, das darf nicht nur so weit gehen, zu sagen, oh, was hat denn Gronkh jetzt wieder über Parteien getwittert, dann mache ich das so, sondern ja. informiert euch am besten selbst. Ja. Und auch über das Wahlprogramm, weil Artikel 13 ist bei weitem nicht das einzige Problem auf EU-Ebene, das man vielleicht mal angehen sollte. Das heißt nicht, dass man deswegen die CDU nicht oder doch wählen sollte. Ich glaube, ne, bei der CDU gibt es viele Dinge, die wahrscheinlich thematisch nicht unbedingt zu jungen Menschen passen. Aber das ist eine Sache, die muss jeder für sich selbst thematisch sich erarbeiten, finde ich. Und wenn man solche, also so, weil sowas wie nie CDU ist, sowas wie Hashtag Merkel muss weg oder ne, das sind so super simple Slogans, die ein sehr komplexes Thema auf was sehr Einfaches runterbrechen. Was einfach nicht geht. Und das, ich finde, das ist voll okay, wenn irgendwelche User das machen und wenn das auf einer Demo geschrien wird. Aber wenn ein großer YouTuber mit viel Einfluss das immer und immer wieder postet, sehe ich das als problematisch an, weil nehmen wir mal die CDU weg und sagen, okay, es wäre jetzt, ne, sagt jetzt jemand, ne, ich gehe die AfD wählen oder sowas, fände ich genauso problematisch auf der anderen Seite. Ja. Deswegen ja. ist es auch so wichtig, dass bei der großen Demo, die jetzt am 23. März passieren wird, dass da Also mir wäre es wirklich sehr recht, wenn da keine YouTuber auf die Bühne gelassen werden, oder zumindest nicht, um Reden zu halten, wenn diese nicht vorbereitet sind. Ja, oder wenn dann jemand wie Pete, der sich schon lange intensiv mit dem Thema und auch mit der Politik auseinandersetzt. Flo oder Pete oder vielleicht schreibt doch Leute an, du bist doch auch so in dem Thema drin. Ich bin mir relativ sicher, dass da mehr zustande kommt und dass man dann auch... Ich glaube, ich bin halt auf jeden... Das ist halt die Frage, was man auch will. Also ich würde das, glaube ich, gar nicht wollen, weil ich bin nicht jemand, der Stimmung macht. Und es ist halt die Frage, ob das das Ziel ist. Wenn das Ziel ist, dann muss Leute dazu Simon zu bringen... Ja, genau, wenn das Ziel ist, dass Leute schreien ich und will, kreischen... Ich will, dass es Montana Black macht. So Leute, Artikel 13 ist scheiße. Ach übrigens, wenn jemand Videos hat, wie er seine Freundin bumst, kommt nach der Sendung gerne zu mir. Ja. Ich würde sagen, wir schließen das Thema an der Stelle mal ab. Es ist, also bei den Rocket Beans haben wir, glaube ich, 2 Stunden darüber gesprochen, wenn jemand da sich das antun möchte. Die sich damit jetzt auch mit dem Thema befasst haben, die hatte ich ja vor 2 oder 3 Folgen mal kritisiert, dass sie das nicht getan haben. Es gab eine ganze Menge Leute, die sehr spät erst darauf aufgesprungen sind. Aber sie machen es jetzt, das fand ich auch ganz toll. Und sie wollen auch mehr machen und sie haben auch tatsächlich Leute angefragt, die für Artikel 13 sind, um sich der Diskussion zu stellen. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das passiert. Wir hatten gestern auch beide ein Gespräch mit jemand Bekanntes von uns, der auch so zu uns kam und meinte, ey, also die Artikel 13 Sachen, die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Und du merktest dann in seiner Argumentation, die erinnerte mich an die Argumentation von vielen, die dagegen sind, die auch nicht so wirklich richtig fundiert sind, merkst du auch da so, das hast du dir jetzt aber nicht genau überlegt, was du da sagst. So. Deswegen achtet darauf. Ja, wir sind schon sehr viel mit dem Thema jetzt unterwegs gewesen, aber es ist nun mal ein Thema, das uns persönlich wichtig ist, euch hoffentlich auch. Wir gehen mal zum nächsten. Overwatch, ein Videospiel. da gab's dann wieder den typischen Skandal, passend zum Weltfrauentag. Morgen haben wir gedacht, packen wir es mal rein. Und zwar gibt es in dem Spiel einen Charakter, die Brigitte. Mhm. Und das ist ein weiblicher Charakter, der, seitdem es den im Spiel gibt, das Meta dominiert. Also die ist einfach sehr stark, beziehungsweise passt einfach in der Kombination sich sehr gut ein und hat dafür gesorgt, dass das Spiel sich in der Art und Weise, wie Leute ihre Teams zusammenstellen, verändert hat. Das ist so, ich spiele das Spiel ja nicht, aber ist das so, das ist so eine eher fülligere Walküre oder so, oder? Die ist halt eine starke Frau. Also ein Tank, glaube ich. Ja, Tank, genau. Ja, so. Also so eine Mischung, ne? Die heilt und ist ein Tank und kann aber auch zuschlagen. Also für alle, die mit Games nichts am Hut haben und jetzt zuhören, wir hören direkt wieder auf mit dem Genörde. Genau, nur das Ding ist jetzt, Leute finden die aktuelle Situation, wie Leute ihre Teams zusammenstellen in Overwatch, nicht geil, weil sie besteht aktuell aus nur Tanks und Heilern. Das heißt, das ist mega langweilig. Es sind einfach 2 Wände, die aufeinander prallen und nichts passiert. Genau, und Brigitte ist ein besonders häufig gewählter Charakter und die ist so dominant in all diesem Spiel, dass sich die empörte Masse gedacht hat, da gibt es jetzt eigentlich nur einen Schluss, den man haben kann. Man geht auf Twitter und man scheißt die Synchronsprecherin so zusammen, dass die jeden Bock darauf verliert, nochmal irgendwie an Videospielen irgendwie beteiligt das, zu sein. Wer weiß, die Idee, diesen Charakter ins Spiel zu programmieren und ihn auch so zu machen, das war sicherlich die Idee der Frau, die dem Charakter die Stimme gegeben hat. Genau. Genau. Hat sie nicht Twitter sogar gelöscht jetzt? Oder nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, muss auch dazu sagen, es ging jetzt, glaube ich, nicht um eine große Anzahl an Kommentaren. Sie hat das nur selber geteilt, weil sie selber so fassungslos war. Es ging spezifisch, glaube ich, um einen und vielleicht noch ein paar andere, die ihr halt geschrieben haben, so, ich wollte dir nur sagen, den Charakter, der ist richtig scheiße und das Spiel für mich kaputt gemacht. Also, ja, okay, was habe ich denn damit zu tun? Schreibt das doch Blizzard und nicht mir. Ja. Aber es war wieder so, es war wieder so ein typischer Fall in dieser Reihe von Leute auf Twitter ankacken, die nichts damit zu tun haben. Genauso wie Schauspieler ankacken, weil ihr Charakter scheiße geschrieben ist und so weiter. Naja. Ja, aber passend zum Weltfrauentag, das ist heute so eine richtig frauenlastige Folge. Wir könnten eigentlich fast noch über Captain Marvel vielleicht noch mal lästern. Aber wir haben noch ein anderes Thema aus der Games-Welt. Und das fand ich sehr schön. Nämlich, ne, du kennst das ja ganz häufig, du sitzt da, hast alle Spiele durchgespielt im Kreise deiner Familie und dann ist dir mal wieder so nach so einem richtigen Vergewaltigungsspielchen. So. Sag das bitte nicht so, sonst wird das wieder aus dem Kontext hier rausgeschnitten oder so. Wie, du sagst es so wieder als wäre das schon mal passiert. Nein, das ist doch nie passiert. So, es gibt tatsächlich, gab es dieser Tage ein Spiel, das ging rum, weil irgendjemand das entdeckt hat, das muss wohl auch schon Monate geschlummert haben, im Steam Store, also auf der Plattform von Valve, wo man die Spiele dann kaufen kann. Rape Day. Ein Spiel, in dem eine Zombie-Apokalypse passiert und da ist es dann deine Aufgabe als Mann, Frauen zu vergewaltigen und zu bestehlen und zu erniedrigen. Und ich, also es gibt dieses Spiel, kann man glaube ich gar nicht, konnte man nicht spielen. Es waren wohl nur Trailer oder Screenshots dazu. Und es, ich habe, als ich davon gehört habe, direkt gedacht, das muss doch ein Troll sein. Ja. Das Release-Datum war auch auf den 1. April festgelegt. Also es war definitiv irgendein Typ, der sich da Bilder oder so zusammen gefotoshoppt hat. Ich glaube, das Problem, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das Problem auch für viele nicht ist, dass irgendjemand sich dachte, haha, das ist ein geiler Witz, Frauen vergewaltigen und dann mache ich dann noch eine so Screenshots angefertigt, wo man dann halt so sieht, so, dass Frauen auf den Boden gedrückt werden mit dem Gesicht und hat sich dann auch wirklich eine Hintergrundgeschichte mit dieser Zombie-Apokalypse ausgedacht und da irgendwie sich dann Features des Spiels zusammengereimt. Und das Problem war für viele Leute, dass Valve nicht reagiert hat. Die haben ne, in deren Prozess, weil eigentlich ist es ja so, dass Spiele da auch durch einen Screening. Ja, ein ja. Screening gehen muss. Sprich, da muss ein Mitarbeiter sagen, das ist ein das Spiel. Das kann man bei uns kaufen. Das wollen wir den Leuten doch jetzt mal hier Pfeil bieten. Das kommt ins Regal. So, und selbst nach der Beschwerdewelle, die jetzt dann kam, es ging so am Wochenende, ging das ja. So durch die durchs Netz. Daraufhin am Anfang der Woche durch die Medien auch, Kotaku und Co. Ja. hatten das aufgegriffen, also große Spielemagazine. Und erst gestern, also am Mittwoch, wir nehmen die Folge heute am Donnerstag auf, gestern erst hat Valve das, sich entschieden, das Spiel runterzunehmen. Also als ich geguckt habe, war es dann schon offline. Also ich habe es gar nicht mehr online gesehen. Ich glaube, im deutschen Raum war es auch nie. Weil ich hatte schon am Wochenende geguckt und hatte noch vorgestern Newsmeldungen gesehen. Ich glaube, das ist im amerikanischen Raum nur zu sehen gewesen. Weil ich habe das überhaupt nicht im Steam entdeckt. Also sobald du nach, so ich hatte schon richtig Sorge, dass ich vom FBI angerufen werde, weil ich habe halt Rape eingegeben und dachte, kann ich das jetzt eigentlich abschicken? Nicht, dass sie denken, ah, wir haben hier in Deutschland jemanden, der sucht gerade nach Rape, Zugriff. Und da habe ich es schon nicht gefunden, ja, aber also ich glaube, das war ja, vielleicht waren sie doch schneller, aber ich glaube, das Problem, was viele haben, und das passt tatsächlich ein bisschen auch zu Artikel 13, ist diese Frage, inwieweit sind Plattformen verantwortlich für die Inhalte, die bei ihnen hochgeladen werden? Ja. Und Steam ist halt ein Laden, also bist du als Online-Shop auch dafür verantwortlich, dass irgendjemand bei dir ein Produkt online stellt, was halt eigentlich nicht da erlaubt sein muss. Du musst das vorher jemand manuell checken und wenn es vorher jemand manuell gecheckt hat, inwiefern ist diese Person dann dafür verantwortlich, dass sie etwas durchgelassen hat, was offensichtlich nicht da sein sollte. Ja, ja. Das ist so ein bisschen die Frage. Und vor allem, wie schnell musst du dann reagieren, wenn Leute dich darauf hinweisen? Ja, sie haben jetzt auch mit einem ganz skurrilen Statement reagiert, weil sie sagten, wir haben das mal uns mal angeguckt und wir gucken dann immer bei Projekten, was kann das für uns an Risiken bringen und an Kosten. Und dieses spezielle Projekt würde für uns so viele Kosten und Risiken bergen. Was? Und da dachte ich so, nein, das ist nicht viel Mitleid und Mitgefühl, was da mitschwingt. Das ist eher so, das klingt eher so, boah, wir haben echt keinen Bock auf die Klagen, die dann möglicherweise reinkommen. Oder wir haben ausgerechnet, wie viel Geld könnte das machen, wie viel Klagen wären es und sind da zum Schluss gekommen. So liest finanziell sich das. Lohnt sich nicht. Ja, und die richtige Message wäre gewesen, Vergewaltigung kommt uns überhaupt nicht rein. Also das Problem ist, das ist ja sowieso so ein Ding bei Steam, weil sie dieser Stand, den sie gegenüber dieses Sexspielchen gibt es ja zuhauf, der ist immer noch nicht richtig klar. Es ist nicht so richtig durchschaubar. Ja. Wie ist das eigentlich? Weil es gibt ja ganz viele Spielchen, gerade so diese asiatisch angehauchten Dinger, wo du kleinen Mädels und in Schlüpfer gucken kannst. Dann gibt es halt Sexspiele, die wurden ja jetzt dann zugelassen wieder auf Steam. Aber die Grenze ist dann eben bei Vergewaltigung überschritten. So, und da dann nicht zu sagen, Vergewaltigung ist nicht cool, wir nehmen das raus, weil Vergewaltigung, sondern zu sagen, der Anwalt hat gesagt, wir sollen das mal lieber rausnehmen. Also, sorry, das ist aber auch, was ist das für eine Firmenmessage? Ja, apropos Firmenmessage, selbes Thema, andere Firma. das passt ein der bisschen. Der Weltfrauentag ist, das, ist sehr ergiebig. Also, es ist richtig schlimm gewesen diese Woche. Man muss diese Leute echt alle mal irgendwie, keine Ahnung. Schütteln. Wir hatten ja mal in München die Party-Tram. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Das ist eine unserer legendärsten Stories aus dem Podcast. Willst du sie kurz runterbrechen? Ja, das war die Geschichte, dass eine Frau vergewaltigt wurde von einem U-Bahn-Fahrer der Münchner Verkehrsbetriebe, wohl auch in der U-Bahn. Es ist so schlimm, dass man da lachen muss, aber die Antwort ist so, es hört sich halt an wie eine Antwort aus einer Parodie. Ja. Weil sie haben ihr dann angeboten. Als hätte Bernd Stelter auf dem Karneval gesagt, witzig. Sie haben ihr angeboten, einem Vergewaltigungsopfer als Entschädigung, dass sie einmal mit der Party-Tram fahren darf. Es ist einfach so. Und jetzt, sie so, mal Moment, es gibt Gin Tonic für gratis? Und jetzt ist genau das Gleiche passiert bei TripAdvisor. Kennt man bestimmt, also diese Plattform, wo man ja, Hotels, Restaurants und so weiter bewerten kann. Und da war eine Frau, die wurde von ihrem Tourguide vergewaltigt. Und der Tourguide wurde ihr empfohlen von TripAdvisor und hatte eine gute Bewertung da. Also hat sie dann gesagt, hey, ich habe den über TripAdvisor gefunden, ich muss andere Frauen davor warnen, dass sie den nicht auch noch finden und dann noch Werbung für den gemacht wird auf so einer Plattform wie TripAdvisor. Also schreibt sie TripAdvisor an und sagt, hey Leute, dieser Tourguide hat mich vergewaltigt. Und die Antwort von TripAdvisor war, ja, dann hinterlass doch eine schlechte Review. Und jetzt kommt's, und ich glaube, das weißt du noch nicht, David. Nee, bitte. Sie haben ihr als Beispiel 3 Reviews mitgeschickt von anderen Frauen, die auch in Hotels vergewaltigt wurden, als Beispiel, wie sie die Review verfassen soll. Oh mein Gott. Was ist falsch mit denen? Also, natürlich ist das nicht die Firma als Ganzes. Da ist einfach ein Vollidiot im Kundenservice gewesen, der einfach richtig schlechte Entscheidungen getroffen hat. Nur, was ist los mit dem? Was ist das dann auch für eine Review? Also so, Teppich war ganz okay, dass ich untenrum angefasst wurde, war eher so eine 0 von 10. So, was schreibt man da? Was ist dann die also wir wollen aber jetzt auch keine Vergewaltigungswitze machen. Das Ding ist, ich glaube, der einzige Art und Weise, wie ich damit umgehen kann, ist drüber zu lachen, weil es ist so skurril, ja, ja. Und so, es ist diese typische Reaktion. Mir tut diese Frau unglaublich leid, gerade auch nach dieser, du willst sie eine Hilfe holen und das ist die Reaktion, die du bekommst, das macht mich richtig wütend, aber in dieser Skurrilität ist es auch irgendwie, man muss irgendwie lachen, obwohl man lachen möchte. Wir hatten ja mit den Mädels von Mordlust mal gesprochen, das ist ein anderer Podcast, den wir euch hier an der Stelle empfehlen können und die haben ein ähnliches Problem, weil die halt über so Fälle sprechen und manchmal Situationen aufkommen, wo sie lachen müssen und da haben sie schon so viel negative Kritik auch bei sich bekommen, weil sie sagen so, sie können dann nichts machen, weil ja. Das in der Situation musst du dann auch einfach so, vielleicht ist es Unsicherheit, vielleicht ist es so, oder der menschliche Körper reagiert auf sowas so, aber tatsächlich ist es so schrecklich, dass du vielleicht ja. Das nur weglachen kannst. Ja, wir reden ja auch hier darüber, weil wir es unglaublich schrecklich finden und das auch anprangern möchten. Ja, ja. Also, was ist das für eine Scheiße? Aber, gerade ja. Bei so einer, also dass das Thema Vergewaltigung immer noch nicht ernst genommen wird, ist ja. Einfach erschreckend. Deswegen auch auf beiden Seiten. Also nicht nur, wenn Frauen vergewaltigt werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe das Video leider nicht gesehen. Es wurde uns mehrfach empfohlen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Es ist ein Video, das viral ging, wo das aus der anderen Sicht, wo Männer Ich glaube, ich kenne das Video. Das ist ein altes Video, ne? Ja, ein altes Video. Das war jetzt relativ in den Trends, glaube ich sogar. Also nicht in den Trends, aber das wurde mir immer wieder empfohlen an der Seite, wo es darum ging, dass in den Medien, in TV-Sendungen, auch in Filmen Gewalt an Männern immer wieder heruntergespielt werden oder als Witze missbraucht werden. Und ach so, ja. Das war ein relativ Video. Großes ja. Thema. Also auf beiden Seiten im Grunde so. Ja. Und sowas schürt dann im Grunde nur die Problematik. Ja. So, sind wir durch? Das war's für diese Woche, ja. Ja, Mensch, so, dann haben wir ja heute viel gelernt, wie man sich nicht verhält. Was für ein YouTuber ich werden sollte. Was du für ein YouTuber werden sollst oder wie man Sprachen lernt. Ja, Hashtag Werbung. bubble.lästerschwestern.com. Da könnt ihr es euch mal angucken und wenn ihr Bock habt, eine Sprache zu lernen. Ich kann sehr empfehlen. Also ich bin ja sehr froh, dass ich 3 Jahre in den USA leben durfte. Nur damit ich es in dieser Folge auch nochmal gesagt habe. Und dadurch einfach Englisch sprechen kann in einer Art und Weise, dass selbst Amerikaner nicht merken, dass ich nicht aus Amerika komme. Das ist schon echt ein Skill, der einem viel hilft. Also mir persönlich zum Beispiel viel hilft. Ja. In vielen Situationen. Ich folge seit dem Dschungelcamp Sebastian Jotta auf Instagram. Nein. Und der spricht da auch Englisch und das ist wirklich Kunst. Also da möchte ich immer wieder, also generell, wie er so ist und was er für Dinge sagt, Wahnsinn. Ich frage mich, ich gucke das jetzt so lange, bis der irgendwann mal merkt, was er da so von sich gibt. Aber ich denke auch so, mit dem Sprachduktus ist zuletzt wirklich nur Arnold Schwarzenegger da drüben bekannt geworden. Aber eigentlich auch Jean-Claude Van Damme, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, ich finde sowas sehr gut, wie Leute manchmal rumdeutscheln im Englischen. Wir freuen uns auf euer Feedback im Subreddit, reddit.lästerschwestern.com oder einfach Jean-Claude. Twitter. SoundCloud gibt's auch, genau. Ja. Gerne. Tschüssi. Bis dann.